Therese führte eine strenge, aber allseits akzeptierte Aufsicht und beteiligte sich neben den umfangreichen Verwaltungsarbeiten auch an der täglichen praktischen Arbeit. Hätte sie nicht so beherzt zugepackt und ihre ganze Autorität eingebracht, wäre das Projekt dieses Kinderheims vermutlich schnell gescheitert. Die meisten der Kinder und Jugendlichen zwischen 5 und 15 Jahren waren auf verschiedene Weise sozial verwahrlost, hatten psychische, körperliche Probleme und neigten nicht selten zu Gewalttätigkeit, wie sie es nicht anders kannten. Viele von ihnen hatten nie in einer normalen Familie gelebt, hatten die Eltern früh verloren und waren bei problematischen Pflegeeltern aufgewachsen. An ein lückenloses Medizinstudium, also Teilnahme an allen Vorlesungen, war angesichts der Fülle ihrer Arbeit nicht zu denken. Wenn es der Arbeitsplan im Kinderheim möglich machte, besuchte sie wie bisher meist einmal in der Woche Vorlesungen und achtete darauf, dass sie im Laufe der Zeit alles mitbekam, was für spätere Prüfungen wichtig war. Um das zu ermöglichen, übernahm sie an Wochenenden die Arbeit anderer, um jeweils an den Feiertagen die Universität besuchen zu können. An einem Vormittag im Frühling hatten Krokusse und Tulpen aufgeweckt, saß Therese im völlig überfüllten Hörsaal, hörte konzentriert die Vorlesung zu und machte sich Notizen, bis sie von ihrer Nachbarin angestoßen wurde. Therese blickte auf und sah das Mädchen fragend an. Es zeigte zur Treppe, weit hinten am Eingang des Hörsaals. Da stand reglos ein junger Afrikaner und schien die Reihen der Studenten zu mustern, bis sich sein Blick mit dem von Therese traf. Er winkte ihr, zu ihm zu kommen. Was wollte dieser Mann von ihr? Sie raffte ihre Hefte zusammen, stopfte alles in ihre Umhängetasche und quetschte sich durch die Reihen. Als sie den Ausgang erreicht hatte, wo der Mann immer noch stand und ihr entgegensah, winkte er ihr wortlos, ihm zu folgen. Therese ahnte nicht, was das zu bedeuten hatte. Ohne ein Wort zu sagen, ging der Mann zielstrebig durch die Flure vor ihr her, so als sei er ganz sicher, dass sie ihm folgen würde. Als sie den Eingangsbereich des Gebäudes erreicht hatte, der jetzt menschenleer war, zeigte der Mann auf eine der Bänke, sie setzte sich, Therese, immer noch unsicher, hielt ihre Tasche auf dem Schoß. Ich habe dich lange gesucht, begann er. Bist du Therese Brose, von diesen Leuten da in Elberfeld, die da gelebt hat? Sie nickte. Er schien es mit Erklärungen nicht einig zu haben. Beide Arme hatte er lässig über die Rücklehne der Bank ausgestreckt. Ich war zuerst in Kaiserswerth, weil ich von Papa gehört hatte, du würdest dort ausgebildet. Von dort hat man mich ins Mütterhaus nach Hamburg-Stellingen geschickt und von Stellingen nach Großborstel. Und die Leute in Großborstel haben mir gesagt, am Freitag würdest du meist in der Universität sein und Medizinvorlesungen hören. So bin ich eben hier in der Universität gelandet. Er grinste breit. Therese betrachtete ihn aus den Augenwinkeln. Dieser Mann sah gut aus und wie er selbstbewusst redete, gefiel ihr. Wer bist du? Wer soll ich schon sein? Er lachte ausgelassen und legte eine Hand auf ihre Schulter. Ich bin dein Bruder Quasi. Therese schoss vor Überraschung das Blut in den Kopf. Sie stand auf und stellte sich vor ihn hin. Du, mein Bruder? Fragte sie fassungslos. Klar, ich musste dich lange suchen, meine Schwester. Aber schließlich war ich erfolgreich, oder? Er lachte wieder ausgelassen und schlug sich mit den Händen aufs Knie. Ich habe noch nie von dir gehört, sagte sie, immer noch nicht ganz ohne Misstrauen. Hat dir unser Vater oder unsere Mutter nicht von mir erzählt? Oder von Fred in Duisburg, von Lisa, von Marika und den anderen? Sie zuckte mit den Schultern. Wann hätten sie es mir erzählen können? Ich war ja nur ein paar Wochen bei ihnen. Ach, du meinst diese verdammte Geschichte in Rotterdam. Warum bist du nicht dabei gewesen damals? Weil es Blödsinn war, von Papa nach Rotterdam zu reisen. Ich habe es auch später erst erfahren, wohin die Reise nach Togo gescheitert ist. Wegen Berlin, Russland? Nein, wegen seiner ungeklärten Verhältnisse mit den Veranstaltern. Und, weißt du was darüber? Sein früherer Veranstalter, mir fällt der Name im Moment nicht ein, der Papa und unsere Mütter und die ganze Bagage damals aus Europa geholt hat, nach Europa geholt hat, hatte eine Bürgschaft für die Rückreise der Togo unterschrieben. Die Rückreise sollte für alle gesichert sein. Das wurde von den deutschen Behörden verlangt. Aber Papa hatte sich mit diesen Typen verkracht. Es gab endlose Gerichtsverhandlungen ohne Ergebnisse. Inzwischen hatte sich Papa nach der Streiterei als Schausteller selbstständig gemacht. So richtig mit Papieren und Dokumenten. Aber das hat dieser deutsche Typ zum Vorwand genommen, sich zu weigern, die Bürgschaft für die Rückreise einzulösen, weil ihr Streit gerichtlich immer noch nicht geklärt war. Da ging es um ein paar hundert Mark, mit denen Papa für seine Leute Woldecke gekauft hatten, aus dem Verkauf von Postkarten, ohne den Veranstalter zu fragen. Wie sollte er auch? Der saß irgendwo in Hamburg und war kaum erreichbar. Papa und seine Leute waren ja meistens unterwegs. Welches Gericht also sollte da zuständig sein? Ein Gericht schob die Akte der nächsten weiter, bis alles im Sand verlief. Papa hat sich nichts dabei gedacht. Er konnte ein sturer Hund sein. Und wenn die ganze Bagage nicht nach Berlin gereist wäre, würde sie wohl immer noch in Rotterdam schmoren. Du, das war schrecklich. Kann ich mir denken, sagte Quasi. Wie bist du da rausgekommen? Stimmt es, dass sie ohne dich abgereist sind? Ich wurde krank und kam in ein holländisches Krankenhaus. In der Zeit sind sie nach Berlin gereist ohne mich. Das war dein Glück, Mädchen. Ein Krankenhaus in Holland ist besser als die eigenen Pfuscher, die dich mit ihren Zaubermitteln behandelten. Ich habe Papa dann noch in Berlin getroffen, bevor er nach Russland gereist ist. Auch so eine bescheuerte Idee. Nur weil ihm der Zar eine Menge Honorare versprochen hat. Ich habe unserem Alten gesagt, Papa, mach das nicht. Das geht nicht gut. Bald gibt es Krieg. Was wisst dann aus euch? Aber er hat immer seinen Kopf durchgesetzt, da war ich machtlos. Weißt du, wo sie geblieben sind? In Russland, meine ich. Das ist ja nicht die ganze Toro-Truppe hingereist. Nur Najus Familie und noch ein paar, die dazugehören wollten. Vielleicht sind sie im Schnee und in der Revolution umgekommen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir sie nicht wiedersehen. Sie schwiegen, bedrückt, nachdenklich. Es war weder für Therese noch ihren Bruder eine erträgliche Vorstellung, ihre Eltern nicht wiederzusehen, auch wenn sie immer nur für kurze Zeit erlebt hatten. Haben wir dieselbe Mutter? Fragte Therese. Klar, Dassi Kreppi, eine schöne Mutter, sage ich dir. Aber du kennst sie ja. Zuerst tappte ich im Dunkeln und dachte, Dovi Kumi wäre meine Mutter, bis Papa mich aufgeklärt hatte. Woher soll man als Kind wissen, wer die Mutter ist? Ohne zu fragen, würde ich heute noch im Dunkeln tappen. In welcher Sprache hast du dich mit Papa unterhalten? Ich kann ein paar Brocken eben, weil ich ein paar Monate während des Krieges in Togo beim deutschen Militär war. Aber da haben wir Deutsch gesprochen. Das kann unser Alter inzwischen ganz gut. Und mit seinen Frauen? Ein bisschen Ewe. Der Rest mit Gesten und Händen. Damit kommt man nicht viel anfangen. Und Englisch konnten sie auch nicht. Quasi stand auf. Du, hör mal, Mädchen, ich muss jetzt los einige Freunde treffen. Freunde hier in Hamburg? Von früher. Ich war hier ein paar Jahre auf dem Konservatorium. Wann können wir uns sehen? Am nächsten Wochenende? Ich höre, du wärst die Chefin da im Erziehungsheim. Ich kann dafür sorgen, dass ich am nächsten Samstag frei bekomme. Weißt du, wo das Heim ist? Kannst du mich abholen? Klar, ich habe alles schon herausgefunden. Großborstel, Alsterdorf, Verdamm. Ein Freund von mir hat in der Nähe eine Fabrik für Zahnpasta. Bei dem wohne ich und der hat ein Auto. Wir holen dich ab um 10 Uhr. Wo lebst du eigentlich, wenn du nicht in Hamburg bist? Hast du eine eigene Arbeit? Klar, ich bin Musiker. Klavier, Posaune, Saxophon. Mal hier, mal da. Nächsten Monat fange ich in Baden-Baden an, in einem Club oder Hotel. Gutes Gehalt. Da kannst du mich ja besuchen, liebe Schwester. Ich weiß nicht, sagte Therese zögernd. Das geht ja nicht an einem Wochenende, oder? Nimm doch einmal mal 2-3 Wochen Urlaub. Was machst du denn sonst, wenn du Urlaub hast? Bisher hatte ich keinen Urlaub. Nur mal Tagesausflüge mit den Diakonissen in die Lüneburger Heide oder nach Bremen. Thank you. Therese beschließt zum ersten Mal in ihrem Leben, Urlaub zu beantragen. Weil sie immer an der Universität war, hat sie, und weil sie viele Arbeiten für andere übernommen hat, hat sie das völlig versäumt, Urlaub zu nehmen. Und ihr Bruder sagt, ab sofort nimmst du Urlaub. Und dann besuchst du mich in Baden-Baden. Schweigsam kehrte sie an ihre Arbeit zurück, ohne ihre Verwirrung offen zu zeigen oder mit jemandem darüber zu sprechen. Das Tagesgeschäft nahm sie voll in Anspruch. Es galt, die Schularbeiten der älteren Kinder zu kontrollieren, mit Einzelnen ihre Probleme zu besprechen, Ratschläge zu geben. Sie war heute nicht recht bei der Sache. Man hatte sie wenige Male, die sie bei der Stadtverwaltung zu tun hatte, bisher immer sehr höflich behandelt. Da ging es um die Etats des Heims, Personalien der Jugendlichen, psychologische Problemfälle, Suche nach vermissten Eltern und ähnlichen Angelegenheiten. Daran erinnerte sie sich, Bilder von den Gesprächen zogen an ihrer Erinnerung vorbei. Schon im Eingang glaubte sie zu bemerken, dass sich die ganze Atmosphäre im Amt geändert hatte. Sie hätte nicht sagen können, was eigentlich anders war. Und zwar auf der Straße hat sie die ersten Male Zusammenstöße mit SA-Truppen gehabt, die Affengeräusche machen, wenn sie sie sehen. Aber ihr ist noch nicht wirklich was passiert. Aber sie ahnt, dass in dem Amt ein neuer Geist eingezogen ist. Am Empfang war alles wie immer. Man nannte ihr eine Zimmernummer und schickte sie die Treppe hoch. Als sie das Büro des zuständigen Beamten betrat, fühlte sie sich beklommen. Der dicke, große Mann mit Ärmelschonern, mit dem sie bisher nie zu tun gehabt hatte, stellte sich nicht vor, gab ihr nicht die Hand, flätzte sich in seinen Stuhl hinter dem Schreibtisch und schaute sie wortlos und herausfordernd an. Sie trug ihr Anliegen vor. Sie verlangen also Urlaub, begann er und betrachtete Therese mit einem anzüglichen Grinsen. Wieso braucht jemand wie Sie denn Urlaub, wenn ich fragen darf? In meinem Arbeitsvertrag steht, dass ich einen Jahresurlaub von 20 Tagen bekomme. Den habe ich in den letzten 4 Jahren nie in Anspruch genommen. Dann ist Ihr Urlaub verfallen, das ist Ihnen ja wohl klar, oder? Wenn Sie gekommen sind, um irgendetwas nachträglich zu fordern, hätten Sie sich den Weg sparen können, junge Frau. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Muss ich mich so behandeln lassen, dachte sie, beschloss aber darüber hinwegzusehen. Für dieses Jahr steht mir noch Urlaub zu. Was hat eine Negerin denn vor, wenn sie Urlaub macht? In den Urlaub zu ihren Wilden reisen? Fiebermessen bei den Affen? Er lachte hämisch über seinen Witz. Therese war angewidert, versuchte aber ihren Zorn so gut wie möglich zu unterdrücken. Hat so jemand wie Sie denn überhaupt Geld, um durch die Gegend zu reisen? Oder haben Sie noch Nebeneinnahmen als Frau? Sie wissen schon, was ich meine. Therese schwieg. Sie hätte am liebsten den Raum verlassen, sich bei den Vorgesetzten dieses Mannes beschwert. Aber es war ja nicht klar, an wen sie dann geraten würde. Nun gut, ist vielleicht ganz in Ordnung, wenn jemand wie Sie nicht mehr für die armen deutschen Kinder zuständig ist. 2 Wochen kann ich genehmigen, aber ich übernehme keine Garantie, dass Sie hinterher die viel zu gut bezahlte Stelle im Kinderheim wiederkriegen. Merken Sie sich das. Das muss natürlich geprüft werden, verstehen Sie? Am 1. Juli können Sie reisen. Am 16. Juli melden Sie sich wieder bei mir. Haben wir uns verstanden? Der Mann blickte Therese zudringlich an und beugte sich nach vorn. In einem gespielt bewundernden Ton fragte er, woher kann denn jemand wie Sie so gut Deutsch? Das gibt's doch gar nicht. Vermutlich irgendwo abgeguckt und danach geäfft. Da bin ich aber wirklich von den Socken. Er legte Therese den Urlaubsschein auf den Schreibtisch, lehnte sich zurück und steckte sich eine Zigarette an. Therese sah, wie sein Lippenbärtchen ganz braun vom Rauchen war. Wortlos steckte sie das Papier in ihre Handtasche, schlug die Tür hinter sich zu und ging mit versteinertem Gesicht die Treppe hinunter. Vor dem Rathaus blieb sie einen Moment stehen, als wüsste sie nicht weiter. Schließlich setzte sie sich auf eine der Bänke auf dem großen Platz, den sie immer sehr gemocht hatte. Sie versuchte ihren Zorn, die erlittene Demütigung zu bewältigen. Gern hätte sie ihre Wut hinausgeschrien. Aber dann war da nur noch hemmungsloses Weinen. Sie versuchte nicht, die Tränen zurückzuhalten und schlug beide Hände vor ihr Gesicht. Warum ist mein Vater nicht hier, um mir beizustehen? Dachte sie hilflos. Oder Quassi. Oder Fritz und Helene. Sie bemerkte nicht, dass einige Leute stehen blieben. Hausfrauen mit Einkaufstasche, ältere Ehepaare, ein kleiner Junge, der verlegen einen Finger in den Mund steckte und sie anstarrte. Was die Leute murmelten, nahm sie nicht wahr. Eine ältere Dame im Pelzmantel näherte sich vorsichtig, legte eine Hand auf ihren Arm und sprach sie an. Fehlt Ihnen etwas, junge Frau? Kann ich Ihnen helfen? Therese war nicht in der Lage, auf diese Freundlichkeit einzugehen. Sie nahm ihr Taschentuch, fuhr sich damit über das nasse Gesicht, stand auf und ging mit erhobenem Kopf zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Während sie aus dem Fenster der Bahn blickte und doch nichts sah, versuchte sie, sich an alles freundliche Gute, das sie in diesem Land erfahren hatte, zu erinnern. Würden die Menschen zulassen, dass es noch schlimmer kam? Schlimmer als das, was sie gerade erlebt hatte? Es fiel ihr schwer, einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Zu sehr lastete das eben Erlebte auf ihrem Gemüt. Wenn stimmte, was allgemein geredet wurde, würde es jetzt erst richtig losgehen. Was sollte aus ihr werden? Sie dachte an Togo. Aber damit weckte sie keine heimatlichen Gefühle. Was war ihre Heimat? Die Küche mit Fritz und Helene in Elberfeld, Edelgard in der Nachbarschaft, der Ausflug an den Rhein mit Fritz. Was hatte ich getan, dass man so mit mir umspringt? Am Hauptbahnhof stieg sie aus und kaufte Fahrkarten bis Berlin, bis Baden-Baden, über Elberfeld mit Rückfahrt, gültig bis zum 20. Juli. Für mich sicher hatte sie beschlossen, zuerst ihren Bruder zu besuchen, auf der Rückfahrt ihre Pflegeeltern und ihre frühere Station Kaiserswerth. Schwester Hedwig hatte ihr regelmäßig geschrieben und sich nach ihr erkundigt. Jetzt galt es nur noch, ihre Abwesenheit im Heim mit ihren Mitarbeitern zu organisieren. Dafür mussten 5 Tage reichen. Sie hatte ihrem Bruder ein Telegramm mit der Ankunftszeit geschickt. Er stand pünktlich am Bahnhof in Baden-Baden. Sie sah ihn schon, als der Zug langsam zum Stehen kam. Durch die Wolken von Dampf, die der Wind von der Lokomotive auf dem Bahnsteig trieb, lief sie auf ihn zu und umarmte ihn stürmisch. In diesem Augenblick waren alle trüben Gedanken wie weggeblasen. Sie mochte ihn nicht mehr loslassen, bis er vorsichtig sie von sich wegdrückte und anschaute. Ich habe dich ein bisschen fröhlicher erwartet, schöne Schwester. Du wirst mir doch schon noch dein Herz ausschütten. Hast du unterwegs was gegessen? Therese schüttelte den Kopf. Ich habe gewaltigen Hunger, bin schon den ganzen Tag unterwegs. Dann gehen wir ein paar Schritte, da kenne ich ein gutes Lokal. Das wird dir helfen, hier anzukommen. Schlug er gut gelaunt vor. Meine Arbeit beginnt erst heute um 8. Wir haben jede Menge Zeit. Vielleicht kannst du nach dem Essen noch den wunderbaren Kurpark zeigen. Da laufen Leute aus aller Herren Länder herum. Meistens Leute, mit denen das Geld locker sitzt. Die Sonne schien auf den vornehmen Bürgersteig und eine baumbestandene Allee. Quassi hatte ihre Tasche genommen und sie untergehakt. Seine Fröhlichkeit, die sie schon in Hamburg erlebt hatte, schien ungetrübt. Sie würde ihm von dem Erlebnis in der Stadtverwaltung erzählen müssen. Daran führte kein Weg vorbei. Der Druck, es mit jemandem zu teilen, war schon in Hamburg übermächtig gewesen. Sie hatte versucht, telefonisch Schwester Waltraud in Stellingen zu erreichen, hatte mehrfach versucht, sie aber nicht angetroffen. Nur ihrem Pflegevater Fritz war ein Telefonat zustande gekommen. Am Tag vor ihrer Abreise nach Baden-Baden, nachdem sie ihm in kurzen Zügen ihrem Erlebnis in der Verwaltung erzählt hatte, schwieg Fritz mindestens 2 Minuten lang, bevor er antwortete: Mädchen, ich befürchte, das ist kein Einzelfall, liebe Therese. Im Augenblick sieht es nicht gut aus. Die Nazis sind leider auf dem Vormarsch. Mein armes Kind, ich würde dich jetzt gern in den Arm nehmen. Dir bleibt auch nichts erspart. Ich stehe da schon durch, versuchte sie tapfer, ihren Pflegevater zu beruhigen. Wenn du uns besuchst, reden wir darüber, mein Schokohäschen, gab sie. Gab es noch Schwierigkeiten wegen deiner Arbeit? Bisher nicht. Wenn es nicht anders geht, arbeitest du bei uns hier in unserem Betrieb. Also vergiss nicht, dass wir auch noch da sind. Therese war so angerührt von dem tröstlichen Gespräch mit Fritz Hufnagel, dass ihr ein paar Tränen über die Wangen liefen. Bevor sie eine Mitarbeiterin im Büro rief, sah sie in den Spiegel, um sicher zu sein, dass man ihr nicht ansah, dass sie geweint hatte. Dankeschön. Machst du noch mal Musik und dann lese ich noch ein kleines Stück. Ja. Einverstanden? Was wollt ihr? Bitte? Du warst Musik, oder? Ich sag dir was speziell. Oder erzählst du die Geschichte? Ich erzähle euch die. Das ist die Geschichte vom Vogel. Steht für die Umwelt. Diese Krotte kenne ich vom Zuhause. Und wenn man auch die Landschaft hier gut pflegt, kann man die Geräusche beim Spazierengehen auch mal hören. Kam Therese mit ihrem Mann und ihren Kindern nochmal nach Deutschland, als Ehefrau des ersten togolesischen Botschafters in Bonn. Sie hatte während der Zeit des Dritten Reiches immer wieder an ihre Pflegeeltern geschrieben und nie eine Antwort bekommen. Sie wusste, dass ihr Pflegevater gestorben war, aber die Helene lebte ja noch. Das Erste, was sie ihrem Mann sagte, als sie die Wohnung bezogen haben in Bad Godesberg: Ich muss nach Wuppertal. Da sagte er, wir nehmen meinen Dienstwagen. Und dann sagt sie, nein, das sind einfache Leute, da möchte ich nicht mit dem großen Mercedes vorfahren. Das musst du verstehen. Also fährt sie mit der Eisenbahn. Aus einem plötzlichen Einfall heraus nahm sie in Wuppertal, wie die Stadt jetzt hieß, einen kleinen Umweg durch die Straße zum Kippdorf, wo früher das Edentheater war. Sie hatte das Gebäude nur unklar in Erinnerung, aber es nie betreten. Warum hatte sie den Ort nicht früher mal besucht, ausgerechnet jetzt? Überrascht stellte sie fest, dass hier jetzt kein Theater mehr war, sondern ein Kino mit Namen Rex betrieben wurde. Mittags, das wusste sie, waren Kinos bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. Sie ging um das Gebäude herum, um vielleicht jemanden zu finden, der sie in das Gebäude lassen würde. Auf dem Hinterhof zimmerte ein alter Mann im grauen Kittel an Stühlen und Bänken herum, offensichtlich mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Sie sprach ihn an. Gehören Sie zu diesem Gebäude, dem Kino? Früher war hier doch ein Theater, oder? Der Mann sah auf, wunderte sich offenbar, dass eine Afrikanerin vor ihm stand und so perfekt die deutsche Sprache beherrschte. Ja, gute Frau, das war mal das Edentheater, das ist jetzt der Kino Rex. Sind Sie vielleicht der Hausmeister, fragte sie, weil sie gern mal einen Blick in die Räume werfen. Der Mann sah Therese fragend an. Was gibt es denn da zu sehen? Das Kino ist erst, die erste Vorstellung erst um 3 am Nachmittag. Jetzt haben wir auf 12. Da trat sie ein bisschen näher und sah den Mann lächelnd an. Wissen Sie, vor ungefähr 60 Jahren bin ich hier in diesem Theater geboren worden und würde den Ort gern einmal sehen. Sie, hier geboren? Der Mann legte seinen Hammer beiseite und richtete sich auf. Meine Eltern waren Schauspieler, müssen Sie wissen. Afrikanische Schausteller. Hier in diesem Gebäude, damals das Edentheater, hat meine Mutter mich tatsächlich zur Welt gebracht. Das ist ja ein Ding, sagte der Mann. Wenn das so ist, können Sie reinkommen. Das kann mir keiner verbieten. Sonst ist das ja nicht erlaubt, wissen Sie. Nur wenn Sie die Vorstellung geben. Die Art, wie der Alte die Mundart sprach, wärmte Thereses Herz und erheiterte sie zugleich. Spontan legte sie eine Hand auf den Arm, im fadenscheinigen Kittel des Alten. Er ging voraus und kramte in seiner Jacke nach dem Schlüsselbund. Also, jetzt kommt erstmal der Flur, da müssen wir durch. Und wenn ich das den Saal zeigen, dann hat sich wohl nicht viel verändert seit früher, oder nicht? Er schüttelte den Kopf und ging voran. Wenn ich das heute Abend meine Frau erzählen tue, hält sie mich für bekloppt. Er schaltete die Beleuchtung ein. Therese setzte sich in die zweite Stuhlreihe des Kinosaals. Hier waren Najo Bruce und seine Frauen und die vielen anderen aus Togo aufgetreten. Wo war sie hier geboren worden? Vermutlich in einem der hinteren Räume. Wo genau, konnte sie nicht wissen. Sie hatte auch nicht den Wunsch, alle Räume zu sehen. Hier in diesem großen Raum mit dem Vorhang und den Lichtern waren ihre Leute auf eine geheime Weise für sie gegenwärtig. So stark, dass sie es tief anrührte und ihr ein paar Tränen übers Gesicht liefen. Der alte Hausmeister hatte sich im Hintergrund gehalten und geduldig gewartet, bis Therese aufstand. Das muss für sie ja was Besonderes sein, wo nicht? Kann ich mir ja denken. Sie legte ihm noch einmal die Hand auf den Arm und begleitete ihn zurück auf den Hinterhof. Das war für mich wirklich etwas ganz Besonderes. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir das ermöglicht haben, sagte sie. Den Elberfelder Tonfall hatte ihre Pflegeeltern nicht gesprochen, aber sie hatte ihn bei den Nachbarn oft gehört. Sie kramte in ihre Handtasche, um dem Mann einen 10-Mark-Schein in die Hand zu drücken. Der wehrte es sofort ab. Kommt nicht in Frage, gute Frau. Lassen Sie es stecken. Alles Gute auch. Und kommen Sie ruhig mal wieder. Er schaute Therese noch lange nach, bis sie in der Morianstraße eingebogen war. Sie ging langsam durch die Innenstadt, blieb an Trümmergrundstücken stehen, betrachtete die Schaufenster, von denen einige bereits wieder gut mit Waren bestückt waren. Sogar eine Eisdiele hatte geöffnet. Dann sah sie die Straße und die Häuser ihrer Kindheit, das Haus, wo sie mit Hufnagels gewohnt hatte, und hoffte, Helena anzutreffen. Sie suchte an der Haustür die Reihen der Klingel an der Tür. Als jemand ihr die Hand auf die Schulter legte, das kann doch nur unsere Therese sein, die Schwotte von früher. Ich krieg mich nicht mehr ein. Bist du tatsächlich? Therese kannte die Frau, aber ihr Name fiel ihr nicht ein. Sie gaben sich die Hand. Die Frau wollte ihre gar nicht mehr loslassen und schüttelte sie kräftig. Sagen Sie mal, hier haben doch früher die Hufnagels gewohnt. Helene Hufnagel lebt doch nicht mehr. Wissen Sie das denn nicht? Beim Bombenangriff 43. Da hat sie es nicht mehr schnell genug in den Keller geschafft. Ein Steinbrocken hat sie erschlagen. Da konnte ihr niemand mehr helfen. Das war eine so nette Frau, sage ich Ihnen. Haben Sie sie gekannt? Helene war doch meine Pflegemutter während all der Jahre meiner Kindheit. Jetzt erinnere ich mich klar doch. Das tut mir aber nun wirklich leid, sagte die Frau. Wissen Sie, ob Familie Rose hier noch lebt? Die sind auch weggezogen, ich weiß nicht wohin. Therese stand schweigend da. Die Frau an ihrer Seite wurde verlegen. Wollen Sie vielleicht hier wieder einziehen? Die Wohnung von Hufnagels ist doch vermietet. Sie hob ihre Stimme mit dem typischen Tonfall am Ende des Satzes. Therese schüttelte den Kopf. Nein, nein, ich wohne jetzt in Bonn. Ich nehme die Straßenbahn zum Unterbarmer Friedhof. Mehr habe ich hier nicht zu tun und danke auch. Sie schüttelte der Frau die Hand und machte sich auf den Weg. Dankeschön. Musikstück machen. Ja, das schön. Machen wir zusammen. Auch, also jeder wird da mit seiner Maske, wo er sitzt, wo sie sitzt, zoomen können. La la la la. Mal gucken, was das Instrument uns sagt. Ja. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la, la la la la. Wa la la la, wa la la la, wa la la. Tweyanze, tweyanze, wa la la. Kagute mava mwongelo mwenge, mama neyanza walunji neyanze. Wa la la la, ima faita. Wa la la la, twesimye nyo twesimye. Wa la la, panange bavonge lomwenge. Omunda bilango mulunji kwenjagala. Kagute mama mongele na wola gala. Vielen Dank. So, wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen auch, dass Sie so geduldig zugehört haben. Ja, wir danken Ihnen, Hermann Schulz, Josef Mahmer, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Abend bereitet haben. Ich möchte aber nicht schließen, ohne noch eine Frage anzuschließen an Sie, Herr Schulz. Sie haben eingangs erzählt, wie Sie zu diesem Buch gekommen sind, wie Sie faktisch diese Erzählung dieser Frau dann verarbeitet haben in dem Buch. Was hat Sie dazu gebracht, das jetzt so in der Form, in diese Geschichte so aufzuschreiben insgesamt? Diese Geschichte? Ja. Es ist so, ich habe 1977 habe ich Therese kennengelernt und ich habe sie bei der Abreise gebeten, mir doch ihre Lebensgeschichte auf Bändern zu sprechen. Da hat sie mir 5 Kassetten mitgegeben. Die habe ich über 40 Jahre im Schrank liegen gehabt. Habe da mal reingehört, aber ich merkte, ich hatte keinen Zugang dazu. Und dann erzählte ich einer Verlegerin aus München vom Hansa Verlag diese Geschichte mal abends bei einer Flasche Rotwein, wenn Verleger immer anfangen, so ein bisschen Angeber zu werden, Autoren auch. Und die sagte, Herr Schulz, Sie kriegen sofort einen Vertrag. Diese Geschichte ist so toll. Die geht vom Kaiserreich über den Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, Nazizeit bis in die Nachkriegszeit. Also sowas kann man gar nicht ausdenken. Und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und habe erst unglaublich viel gelesen. Erstmal über die Töchter des Zaren. Das fand ich auch sehr spannend, das zu lesen. Und dann vor allen Dingen dieses Buch dieser Schweizer Journalistin, deren Name fällt mir gerade nicht ein, die hat über den Najo Bruse, also den Vater von Therese, ein dickes Buch geschrieben. Das ist in der Schweiz erschienen. Und ich hab dann mit dieser Dame korrespondiert und erfahren, wo noch Geschwister von Therese leben, nämlich in Koblenz. Und die habe ich dann aufgesucht und habe die befragt. Aber die Aussagen dieser Zeitzeugen, die waren so widersprüchlich, dass ich da eigentlich wenig mit anfangen kann. Und die Verlegerin mir Mut machte, schreiben Sie ein Hermann Schulz Buch. Versuchen Sie nicht, ganz nah an dieser Geschichte zu bleiben, denn die driftet an allen Stellen auseinander. Und das war für viel Arbeit und da habe ich dann über 2 Jahre dran gesessen. So lange habe ich noch nie für ein Buch gebraucht. Mit einem Buch hier, wenn ich ein Löwe nach der Uhrzeit war, hatte ich in 3 Wochen fertig. Aber und ob das gelungen ist, kann ich nicht sagen. Ich werde es nochmal komplett laut lesen. Und heute, das war für mich eine sehr gute Übung. An einigen Stellen habe ich gemerkt, da musste nochmal ran. Die finde ich aber wieder. Und bei anderen habe ich gedacht, das ist doch gar nicht so schlecht. Und muss man jetzt mal abwarten. Also die Geschichte fand ich also so eigen, so einzigartig, dass ich gedacht habe, so, da machst du dich jetzt ran. Zumal ich keine anderen Pläne im Moment hatte. Ja, was auch auffällt, ist an der Geschichte, so wie Sie sie aufgeschrieben haben, man hat beim Zuhören immer wieder den Moment, es ist so aktuell. Es hat teilweise so wirklich Bezüge, dass man sich denkt, die Fragen, die Therese sich stellt, was ist Heimat zum Beispiel? Oder die Situation, wenn man mit Rassismus konfrontiert ist, das ist fast im schlechteren Sinne, muss man fast schon sagen, zeitlos, weil es einem immer wieder begegnet. Und das jetzt auch in dieser Geschichte, in dieser Verbindung wiederzufinden, das fand ich sehr, sehr authentisch, sehr bemerkenswert dann auch. Ich würde aber gern Sie auch fragen, Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, Ihre Eindrücke zu schildern. Wie hat es Ihnen gefallen? Wo hatten Sie Momente, dass Sie gesagt haben, oh, das ist etwas, das hat mich zum Nachdenken angeregt. Gab es solche Momente überhaupt? Nutzen Sie gern die Gelegenheit bei diesem Premierenabend, wenn man so sagen darf. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann Dann haben Sie jetzt auch nochmal die Gelegenheit, bis zum endgültigen Erscheinen des Buches auch noch Änderungen vorzunehmen oder andere Gedanken mit reinzubringen? Sehr viel ist da nicht mehr dran zu ändern. Also ich muss sagen, ich habe, wenn man 2 Jahre an einem Stoff gearbeitet hat, und dann weiß man, dass man es nicht mehr besser kann. Ja. Also, und ich habe einen Lektor, einen früheren Mitarbeiter von mir, der hat das ganz lektoriert und der hat mich bekräftigt oder bestärkt, ihn, dass es so ganz passabel ist. Ja, dann freuen wir uns auf das gedruckte Buch, wenn es im nächsten Jahr erscheinen wird, und ich hoffe, es wird dann auch wieder Gelegenheit geben, Sie dann mit dem Buch nochmal zu erleben, dann vielleicht auch nochmal wieder unter veränderten, vielleicht besseren Rahmenbedingungen, aber ich glaube, viel besser als heute Abend kann es eigentlich auch nicht werden, auch ohne Corona, das hoffe ich. Ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich, dass Sie uns diesen Abend gestaltet und bereitet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, gefallen am heutigen Abend. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ich schaue mal in die Richtung von Markus. Möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss? Signieren kann man. Gibt es die Möglichkeit? Immer noch dort zu verkaufen? Ja, genau. Draußen gibt es noch Exemplare Ihrer anderen Bücher käuflich zu erwerben. Und vielleicht gibt es auch in der Tat die Gelegenheit, noch sich das signieren zu lassen von Ihnen, lieber Herr Schulz. Ich danke Ihnen beiden nochmals ganz herzlich. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen allen Gutes nach Hause kommen, einen schönen Abend und hoffentlich sehen wir uns recht bald wieder. Dankeschön, schönen Abend. Für mich war es eine besondere Ehre, dass heute Abend Josef wieder mit das begleitet hat. Ich fand das ganz wunderbar. Danke. Ja, vielen Dank. Es war für mich auch was Besonderes, hier zu sitzen. Mit dir. Zum zweiten Mal.